Ein Riese schob sich durch die Schwingtür, wischte sich die Hände an einer Schürze ab. »Okay.« Er ging hinter die Bar und schnappte sich ein Handtuch für das letzte bisschen. »Was kann ich Ihnen bringen?« Er wirkte äußerst zufrieden mit sich. »Stoli auf Eis, doppelt.« Boyce wollte auch zufrieden rüberkommen. »Doppelter Einsatz«, sagte der Barkeeper. In seinem T-Shirt steckten runde, muskelbepackte Arme, die massige Brust eines Gewichthebers, eine schmale Taille und darüber ein großer Kopf mit geölten, dunklen Locken. Beim Reden und Einschenken wackelte er mit dem Kopf. Alles an ihm war zu groß, um wirklich gut auszusehen. Auf seinem T-Shirt stand »Go Seahawks«. »Und sind wir im Ferienland?«, fragte er und hielt das Glas hoch, als wollte er die Menge abmessen. »Ich hab was draußen auf der Cod Cove gemietet für den ganzen Monat«, sagte Boyce mit einem Lächeln. »Wow, okay.« Der Barkeeper setzte den Drink ab. Er streckte die Hand aus und schaltete mit einem Klick den Fernseher hinter der Bar ein. Dann ging er auf der Fernbedienung die Sender durch, bis er Fox gefunden hatte. »Für ein bisschen Gesellschaft«, sagte er. »Ton oder ohne? Kostet dasselbe.« »Gern ohne.« Er fühlte sich zwar nicht erheblich, aber doch unerwartet gut, während Fremde sein Ferienhaus durchkämmten. Am Ende des Tresens war eine junge Frau aus der Damentoilette aufgetaucht, deren Geräusche noch zu hören waren. »Wissen Sie etwas von dem Mädchen, das da unten in Nichols Cove gefunden wurde?«, sprach Boyce den Barkeeper an. »Wissen wir was von dem Mädchen, das unten in Nipples Cove gefunden wurde?« Der Barkeeper lächelte die junge Frau an, die sich ein paar Hocker weiter vor ein leeres Glas an den Tresen gesetzt hatte. »Dieses faszinierende Geschöpf ist Ihre Cousine ersten Grades«, sagte der Barkeeper. »Wir sind hier alle verwandt, aber unsere Ohren passen nicht genau zusammen. Schon gemerkt?« Er hatte in beiden Ohrläppchen kleine Diamantstecker. »Bei dir passt eigentlich gar nichts zusammen«, sagte die junge Frau. Sie warf Boyce einen Blick zu. »Der geht's gut«, sagte sie über das Mädchen auf der Trage. »Die trinkt bloß zu viel. Große Überraschung. Heute Abend mache ich's vielleicht genauso.« Sie stupste ihr Glas mit dem kleinen Finger nach vorn. »Der war ja so gut. Ich nehme einfach noch ein schiefes Grinsen. Und danach werden deine traurigen Dienste nicht mehr gebraucht.« »Meine traurigen Dienste«, sagte der Barkeeper. Er hatte Spaß. »Die kenne ich viel zu gut«, sagte die Frau. Der Barkeeper stellte ihr einen Drink auf eine Serviette. »Bis jetzt hat sich noch niemand über meine Dienste beklagt.« Sie drückte mit der Fingerspitze einen Eiswürfel nach unten. Dann sah sie zum Bildschirm, wo amerikanische Soldaten in Wüstenuniform mit Automatikwaffen in ein Lehmhaus eindrangen. Mit einem Sturmbock rammten sie eine Metalltür ein, dann drängten sie durch die Öffnung hinein. Der Barkeeper verschwand in der Küche. »Schreit einfach, wenn ihr zwei mich braucht. Dieser nette junge Mann hier hat dich gerade eingeladen, Süße. Der ist ein echter Sportsfreund.« Er schwebte leichtfüßig davon. »Hat er gar nicht«, sagte die junge Frau und drehte den Kopf mit einem kleinen Lächeln zur Seite, mit dem sie zeigte, dass sie gern als netter Mensch erkannt werden wollte. »Ich heiße Jenna.« Sie hatte eine Tarnfleck-Cargo-Hose an, dazu ein langärmliches Shirt, das sie schon länger trug. Wenn sie lächelte, gab es Fältchen um ihre Augen. Ihr Gesicht leuchtete auf und zeigte gut gepflegte Zähne. »Wer sind Sie?« »Peter«, er lächelte zurück. Die Weihnachtsbeleuchtung hinter der Bar blinkte alle 2 Sekunden. Sinatra sang gerade »South of the Border, Down Mexico Way«. Es war sehr gut, hier zu sein. Er entspannte sich und atmete zum ersten Mal an diesem Tag tief durch. Vom Stoli wurde er ganz wattig im Kopf. Er hätte jetzt genauso gut auf einem dunklen Highway gen Süden unterwegs sein können, aber er war hier. »Was machen Sie?«, fragte sie. Er lächelte wieder. »Anwalt. Wo denn, in Maine?« »New Orleans.« »Oh, wow, Bourbon Street.« Sie schaute wieder zum Bildschirm. »Da war ich noch nie, würde ich aber gern.« Ein Reporter stand vor einem Nachthimmel mit einer riesigen beleuchteten Moschee darin und sprach in die Kamera. Und ein, zwei Kinder? Eins, sagte Peter Boyce. Sie ist erwachsen. Wie alt sind Sie denn? 55, wenn ich mich recht entsinne. Also, fragte sie, als Sie Ihre Tochter gekriegt haben, waren Sie wie alt? 27, glaube ich. Er drehte sich halb zu ihr, damit sie merkte, für ihn war in Ordnung, was sie hier machten. Rumplappern, hätte May gesagt. Sie hatte dafür keine Geduld gehabt. Die junge Frau nahm einen Schluck von ihrem Gin Tonic. »Ich bin 24«, sagte sie. »Also sind Sie geschieden?« »Nein, bin ich nicht.« Sie musterte ihn, hob ihr Kinn ein Stückchen und riss die Augen auf, als hätte sie etwas entdeckt und könnte ihm kaum noch trauen. Eine verstorbene Ehefrau, das würde ihr gar nichts sagen. Kein Grund, weiterzureden. »Was machen Sie hier?«, fragte sie. »So eine Art Reise?« »Hab ein Ferienhaus gemietet«, sagte Boyce. »Nur für den August draußen auf der Cod Cave.« Mit einem Drink Intus brauchte er was zu essen. Er fühlte sich etwas benebelt. An der Route One gab es nur den Schiffszwieback und einen Vietnamesen, wo ihm einmal schlecht geworden war. »Was machen Sie denn beruflich?«, fragte er. Jenna rührte wieder mit dem Finger ihren Drink um. »Ich wollte ja Tierärztin werden, weil ich mag Tiere total, aber das hat nicht so geklappt, weil ich in Mathe nicht gut war und in Bio auch nicht. Deshalb mache ich mich beim No-Kill-Tierheim in Rockland unten nützlich.« Sie sah ihn tief ernst an, mit gerunzelter Stirn. Diesen Blick hatte sie geübt, damit man sie nicht für dumm hielt. Sie musste älter als 24 sein. Sie war viel zu sehr in dieser Bar zu Hause und wie sie einem Fremden ihre Geschichte erzählte. »Was machen Sie im Tierheim?« »Reiner Zeitvertreib. Er konnte zu Hause essen. Die McDowells waren wahrscheinlich schon weg.« »Ich suche den kleinen Tieren ein gutes Zuhause. Das macht Spaß.« Sie nahm einen kleineren Schluck und räusperte sich. »Ich habe gerade ein Problem«, sagte sie und räusperte sich noch einmal. Sie sah ihn nicht an, hatte aber ihre Lippen in ein unglückliches Kräuseln gelegt. »Ein Problem womit?«, fragte Boyce. »Das ist mir peinlich«, sagte Jenna. »Ich will es eigentlich nicht erzählen.« »Macht nichts.« Es war besser so. Bald wurde es Zeit zu gehen. Der Barkeeper tauchte wieder aus der Küche auf, nur seine großen Schultern und sein Kopf. »Bei euch beiden alles in Ordnung?« »Unterbreche ich da gerade ein kleines Geschäker? Ihr seid sehr ruhig. Ich gehe einfach, aber ich will euch was zeigen.« In der Hand hielt er einen sich windenden Hummer. In der anderen hatte er einen kleinen, schwarz-weiß gesprenkelten Welpen. Der Barkeeper kniete sich in die Küchentür, setzte den Hummer ab und den Welpen daneben. Sofort ging der Welpe auf den Hummer los, biss in seine Schale und knurrte, als wäre der Hummer sein Feind. Der Hummer wedelte mit seinen zusammengebundenen Klauen und zog sich an eine Stelle zurück, die er verteidigen konnte, eine Ecke bei der Küchentür. Der Welpe sprang und knurrte und biss aber weiter. »Ich wollte euch meinen neuen Hummerhund zeigen«, sagte der Barkeeper mit fröhlichem Grinsen. »Natürlich muss er noch schwimmen lernen, aber er hat die richtigen Instinkte.« Jenna formte eine unhörbare Ansage mit den Lippen. Das Spektakel war für sie, das wusste sie. Der Barkeeper schnappte den Hummer und den Welpen und verschwand wieder in der Küche. Drinnen brach Gelächter aus. Sinatra war jetzt bei »I get a kick out of you« angekommen. »I get a kick, though it's clear to me.« »Der ist ja so ein Arschloch. Früher war er mal mit meiner Cousine Katie verheiratet, bis er dann feststellte, dass er schwul ist oder was. Und das hat er sich inzwischen auch wieder anders überlegt.« »Was ist denn Ihr Problem?«, fragte Boyce. »Ich komme nicht rein in meine Wohnung.« Sie betrachtete sich im Spiegel hinter der Bar. Sie sah müde aus und seufzte. »Es ist kompliziert.« Noch ein Seufzer. Er brauchte keine Fragen zu stellen. Deshalb war er nicht hier. Die Frau wandte ihr Gesicht ab und redete weiter. »Ich habe mit meinem Freund zusammengelebt, Eric, der ist deutlich älter als ich. Er holt Hummerfallen hoch, aber er war mal ein Semester am Community College. Er mag Bücher. Sie tippte mit dem Zeigefinger auf den Rand ihres Glases, als dächte sie über Eric nach. Dann blickte sie Peter Boyce an, so dass er nur eine Hälfte ihres Gesichts sehen konnte, das Stirnrunzeln. »Das ist alles nicht so interessant«, sagte sie, »lässt mich nicht besonders gut dastehen.« »Das macht nichts«, sagte Boyce. »Es reichte. Wieder.« Jenna schüttelte den Kopf wie aus Abscheu vor einer großen Menge von Dingen, die sie alle vor sich sah. »Okay, er und ich, wir, egal, wir haben uns über was Blödes gestritten, was ich gemacht hatte, und er ist ausgezogen und nach Melbourne Beach abgehauen zu seiner Mutter. Die hatte eine Eigentumswohnung. Er hat sein Boot und die Fallen für seinen Bruder dagelassen, der hat aber keinen Schein und auch kein Hirn. Die Wohnung gehört Eric, aber er hat gesagt, ich könnte sie haben, wenn der Mietvertrag ausläuft, was angeblich zu Halloween ist. Er hat gesagt, er würde seine Sachen abholen, aber vielleicht würden wir uns ja auch wieder versöhnen, bla bla bla. Amity, von wegen. Jedenfalls, ich wohne da und arbeite im Tierheim und vor 2 Tagen komme ich nach Hause und die Schlösser sind alle ausgewechselt. Sie blies ihre Wangen auf. Und an der Tür ein Zettel, liebste Jenna, genau, liebste Jenna, Carla und ich sind wieder eingezogen. Ich habe deine Sachen zu deiner Mom gebracht und auf die Veranda gestellt. Komm nicht vorbei oder ruf mich an. Ich habe das jetzt hinter mir gelassen. Alles Liebe, Eric. Sie nahm einen ordentlichen Schluck und räusperte sich wieder. Keine Ahnung, wer diese Carla sein soll. Haben Sie Ihre Sachen abgeholt? Fragte Boyce. Jenna schüttelte den Kopf. »Meine Mom wohnt in Ellsworth bei ihrem Freund. Meine Sachen hat sie in ihren Wohnwagen getan und mir angeboten, da zu wohnen, aber das war mir zu peinlich. Ich schlafe seit 2 Nächten in meinem Auto. Das ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Himmel nochmal, ich bin auf die Orono gegangen. Ich habe einen Abschluss. Naja, fast. Wie kann ich helfen?« Oh, was für eine schlechte Idee. Das Einzige, was auch nur annähernd menschlich erschien, war gleichzeitig eine sehr schlechte Idee. Er fühlte sich müde und zu alt, um zu tun, was er gerade tat. Naja, Jenna presste die Lippen zusammen und blies sie auf. Sehr ausdrucksvoll war ihr Gesicht nicht, ein bisschen wie Pollys irgendwie. Ich frag das nur sehr ungern. Jeder kann mal in Schwierigkeiten geraten, sagte Boyce. So hat ein Anwalt immer was zu tun. Wir kennen uns ja gar nicht, sagte Jenna. Sie sind kein Axtmörder oder sowas, oder? Nein, ich sagte doch Anwalt. Das ist vielleicht schlimmer. Klar, ich weiß doch, wer Sie sind, sagte sie. Ihre Frau ist gestorben. Der Stiefsohn von dem Freund von meiner Mutter ist Sanitäter. Die haben ihre Frau abgeholt. Das sollte ich wahrscheinlich nicht sagen. Schon in Ordnung. War es auch. Es war tatsächlich in Ordnung, dass sich Dinge wiederholten, selbst hier an diesem Tag. Das machte nichts. Es war nur eine kleine Anpassung. Es tut mir wirklich leid, dass sie gestorben ist. Mir auch, sagte Boyce. Sie war krank. Hat sie nicht Suizid begangen? Fragte Jenna etwas förmlich. Doch. Ja. Okay, sagte Jenna mit einem schwachen Lächeln. Durfte ich bei Ihnen duschen? Dann sagte sie sofort. Wenn Sie das komisch finden, verstehe ich es absolut. Ich kann auch Byron fragen, da in der Küche. Jetzt sang Frank gerade Make Someone Happy. Ich habe ein zweites Schlafzimmer, sagte Boyce. Vielleicht zu schnell. Sie müssen nicht in Ihrem Auto schlafen. Unfassbar. Jetzt hatte er gerade einem Mädchen ohne Dach über dem Kopf angeboten, in seinem Ferienhaus zu übernachten. Das war genau das, was alte, betrunkene Narren machten. In 2 Tagen würden das Mädchen und ihr mexikanischer Freund 3 Staaten weiter verhaftet werden, während sie sein Auto fuhren und seine Kreditkarten benutzten, nachdem sie 3 Leute umgebracht hatten, darunter ihn. Wie wurde man zu einem, der so dumm ist? Wer war das? War das jetzt er? Aus der Küche wurde gerufen. Dann folgte das laute Scheppern runterfallender Töpfe und jemand, der Barkeeper, brach in heulendes Gelächter aus. »Oh Mann«, sagte jemand, »ich glaube es nicht, dass du das gerade gemacht hast. Michael wird ausrasten.« Noch mehr Gelächter. Jenna richtete ihre Lachfältchenaugen auf ihn und runzelte die Stirn, um anzuzeigen, dass sie wusste, er dachte gerade an etwas Ernstes. »Ich lüge nie«, sagte sie. »Ich würd's gern können. Deshalb komme ich wahrscheinlich mit Tieren gut klar. Die lügen nicht.« Sie schenkte ihm ein hübsches Lächeln und strich sich links und rechts die Haare aus dem Gesicht. »Haben Sie keine Angst, dass mein Freund in Ihr Haus einbricht und Sie ausraubt? So kreativ ist er nicht, und er ist nicht mehr mein Freund.« Boyce legte 2 Zwanziger hin. »Wollen Sie mir nach Hause hinterherfahren?« »Jetzt kommt noch mal was Peinliches«, sagte sie. »Meine Autobatterie ist alle. Es steht auf dem Parkplatz vor dem Shop and Save, wo ich geschlafen habe.« Sie riss wieder die Augen auf. »Darf ich einfach bei Ihnen mitfahren, wenn das okay ist?« »Klar«, sagte Peter Boyce. »Und morgen kriegen wir Ihr Auto wieder in Gang.« Diese Tat war vollbracht. Jenna schien sich schlagartig glücklich und zu Hause zu fühlen. Darum ging es inzwischen. Make someone happy. Auf der Fahrt an der Krümmung der Bucht entlang war fast alles Licht am Himmel erloschen. Die Wolken über den Bäumen zeigten nur einen schmalen Streifen Platin. Am südlichen Ufer, wo das ganze Jahr Menschen lebten, waren beleuchtete Häuser zu sehen. Jenna hatte eine Bemerkung zu jeder Straße und jedem Haus auf ihrem Weg, wer da wohnte, wer da gewohnt hatte, wo die Drogenfahndung durchmarschiert war. Die Wohnung ihres Freundes, wo sie nicht mehr reinkam, war barrierefrei ausgestattet, deshalb war sie so billig gewesen. Ihr schien, man könne ganz gut mit ein paar Gliedern weniger auskommen. Sie erzählte, sie wolle Yoga für Tiere entwickeln. Es gebe Übungen mit Tiernamen, also habe das früher sicher auch mal mit Tieren zu tun gehabt. Sie fragte Boyce, wo er am 11. September gewesen sei und zur Jahrtausendwende und zum Zeitpunkt von Hurricane Katrina. Das sei doch in der Nähe von New Orleans gewesen. Solche Ereignisse seien wichtig. Sie erzählte ihm, wo sie am 11. September gewesen sei, allein mit einem vietnamesischen Freund in einer Hütte östlich von Caribou. Ja, ihr Weg durchs Leben sei unkonventionell, aber das sei in Ordnung. Viel Ehrgeiz habe sie nicht, ihre Ziele seien erreichbar und sie könne ihren Beitrag leisten, indem sie Menschen und Tieren Gutes tue. Sie fragte Boyce, ob er tätowiert sei. Und als er verneinte, erklärte sie ihm, ein Tattoo sei ein Zeichen dafür, dass jemand aufgegeben habe. Dann erzählte sie, Stevie Wonder sei angeboten worden, sein Augenlicht wieder zu bekommen, aber er habe abgelehnt. Sie war nicht zu bremsen. Vielleicht, dachte Boyce beim Fahren, nahm man heute keine Tramper mehr mit, so wie er es zu seinen Studienzeiten getan hatte, und man fing auch keine Gespräche mit seltsamen jungen Frauen in seltsamen Bars an. Aber das konnte schon alles in Ordnung sein. Die Scheinwerfer tasteten sich über eine dicht von Bäumen bestandene Straße. Ab und zu zischte ein Schatten hinüber, eine Fledermaus oder Eule. Am Rand war erst ein Reh, dann ein Kojote zu sehen. Zur Rechten krochen die Fahrlichter von Hummerbooten in die Nacht hinaus. Urplötzlich fühlte er sich jetzt müde, wie gelähmt. Jemand, Mackie in der Firma, hatte zu ihm gesagt, was immer du für das Richtige hältst. Da redete er natürlich von Trauer und Tod und Verlust. Erwäge genau das Gegenteil. Das war jetzt so ein Fall, ganz klar. Was sollte er mit Jenna im Haus anfangen? Eine Frau allein. Als sie das Dorf verlassen hatten, folgte ihnen ein Pickup. Kurz darauf klingelte ihr Handy, aber sie ging nicht dran. »Ich gehe nie dran«, sagte sie. »Das ist bloß irgendein Autoverkäufer, nie der Mensch, der anrufen soll.« Nach einer Weile überholte der Truck, beschleunigte und bog in eine dunkle Straße ab. Boyce begriff, dass das, was er gerade tat, auf den Versuch hinauslief, sich anders zu fühlen, etwas anderes zu fühlen, statt reserviert und abgeschottet zu sein, sich zu öffnen. Ihm fiel ein Satz ein, den er morgens am Strand gelesen hatte, wieder mal Mrs. Dalloway. Sie hatte immer das Gefühl, es war sehr, sehr gefährlich, auch nur einen Tag zu leben. Das hatte er nie so empfunden. Er war eher vom Gegenteil überzeugt, aber beides konnte stimmen. Da würde sich jeder Tag anders anfühlen. Die junge Frau verstummte, beugte sich ab und zu vor und sah durch die Windschutzscheibe nach oben, als suchte sie einen Lieblingsstern. Als er in die Court Cove Road einbog, vorbei am Roten Haus, sah er, dass bei den Parkers Licht brannte und viele Autos auf der Seite standen. Ihre Kinder waren da. Jenna sah ihn in der Beleuchtung des Armaturenbrettes an und räusperte sich wieder. So leitete sie das nächste Thema ein. Sie kaute Kaugummi und der Pfefferminzgeruch überlagerte die Ausdünstung ihrer Kleider. Sie näherten sich dem Haus. »Zu verkaufen«, leuchtete im Scheinwerferlicht auf. Die McDowells waren schon lange weg, alle Lichter aus. Er vermisste May stärker denn je, ganz plötzlich. »Dürfen Frauen inzwischen auch auf Kampfeinsätze?« Darüber hatte sie lange nachgedacht. Sie starrte ins Gebüsch. »Ich weiß es nicht, ich glaube nicht.« Er bog in die grasbewachsene Einfahrt. Das Haus ragte vor dem lichtlosen Himmel auf. »Meine Schwester und ich haben hier draußen gespielt, als ich klein war.« Sie sprach es »klein« aus. Das Licht der Scheinwerfer wischte über den Fahnenmast und die Zisterne, den Pfad zum Strand. Ein regloses Kaninchen. »Und da ist Mr. Bunny. Hallo«, sagte Jenna fröhlich. »Wahrscheinlich war meine Mom mit der Frau befreundet, die hier wohnte, Mrs. Burney oder so. Wir haben immer mit ihrer kleinen Katze gespielt. Gibt es den Pfad zum Strand runter immer noch?« Sie warf ihm ein hoffnungsvolles Lächeln zu. »Gibt es«, sagte er, stellte den Motor ab und öffnete schnell die Tür, damit die Innenbeleuchtung ansprang. Näher am Wasser war es kühl, die salzige Luft wehte hoch. Auffallend viele Mücken. Jenna auf ihrem Sitz sah wehrlos aus. »Sie schleppen mich aber nicht ab, okay?« sagte sie in dem Halbdunkel, ihre gelbe Sporttasche auf dem Schoß, auf deren Nylongriffen sie herumknetete. Es sah aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen. »Natürlich nicht«, sagte Boyce. »Dann müsste ich sie nämlich schlagen«, sagte sie und schob ihr schwaches kleines Lächeln hinterher. »Ich rieche ein bisschen nach Hund, Entschuldigung.« Er stieg aus. Die Krähen versammelten sich geräuschvoll in den Bäumen. »Sie sind sehr nett«, sagte sie. »Meine Frau hieß übrigens May«, sagte er und beugte sich hinein, sah sie an. »Schöner Name«, sagte Jenna. »Wirklich. Wie heißen Sie?« »Peter Boyce.« »Peter? Das ist der Name meines Vaters«, sagte Jenna. »Das bedeutet wahrscheinlich irgendwas.« Er ging durch das ganze Erdgeschoss und schaltete Lichter ein. Das hielt die Dinge in Ordnung. Ab ins Bett und schlafen, das sollte sie jetzt. Gut roch sie wirklich nicht. Da würde eine Dusche helfen. Fendersons Karte lag auf dem Küchentisch. Im Haus war es kalt, die Kellertür stand offen. Ein eisiger Abwassergeruch hatte sich ausgebreitet. Jemand hatte sich eine Kaffeetasse voll Pie genommen und die Tasse in die Spüle gestellt. Das würden die McDowells nicht tun. Ein Block lehnte an dem Griff der alten Pumpe, eine Nachricht war draufgekritzelt. »Hi, Mr. B., wir sind Ihre Nachbarn von weiter unten, die McDowells aus Bethesda. Ihr Strand ist toll, Maine ist toll. Wir sind in dem Roten Haus. Kommen Sie uns mal besuchen. Wir wünschen Ihnen einen glücklichen Sommer, Pat und Bill, Jeff und Naomi.« Fenderson hatte sie nicht über May informiert. Zu viel Aufwand.